Good morning, good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Doesn't Daniel's voice sound strange today? Klingt die Stimme von Daniel heute nicht seltsam? It's because Daniel has left me. Das ist, weil Daniel mich verlassen hat. He's having fun in Europe. Er hat Spaß in Europa. So now we have Alini. Nun haben wir Alini. You will see, she's better than Daniel. Du wirst sehen, sie ist besser als Daniel. Let's have some fun. Lass uns Spaß haben. I'm going to talk about irritability. Ich werde über Reizbarkeit sprechen. This is the last series in The Enemy of the Soul. Das ist die letzte Serie von Feinde unserer Seele. You have known how many enemies there are. Hast du gewusst, wie viele Feinde es gibt? And this is the last one that is a great enemy of our soul. Dies ist der letzte, ein großer Feind unserer Seele. Is irritability a sin? Ist Reizbarkeit eine Sünde? I believe it is. Ich glaube ja. I can already hear the people. Ich kann die Leute schon hören. Reinhard, why do you call it a sin? You don't even understand me. Reinhard, warum nennst du es eine Sünde? Du verstehst mich nicht einmal. My life is so complicated. Mein Leben ist so kompliziert. It's easy for you. Für dich ist es leichter. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Every one of us have to learn not to be irritated. Jeder von uns muss lernen, nicht gereizt zu sein. Why do I believe irritability is sin? Warum glaube ich, dass Reizbarkeit Sünde ist? Because the Bible says very clearly. Die Bibel sagt sehr klar, that love is not irritated. Liebe lässt sich nicht reizen. So the moment I'm irritated, I'm not walking in love. Wenn ich gereizt bin, wandle ich nicht in Liebe. If I'm not walking in love, I'm not obeying God, who told us to walk in love. Wenn ich nicht in Liebe wandle, dann gehorche ich nicht Gott, der uns sagte, in Liebe zu wandeln. And disobedience is sin. Und Ungehorsam ist Sünde. See, irritability is sin. Siehst du, Reizbarkeit ist Sünde. You know, we have to really be careful with this terrible enemy of the soul. Wir müssen mit diesem schrecklichen Feind der Seele wirklich vorsichtig sein. One thing I've learned. Etwas habe ich gelernt. As long as you have excuses and play the victim, you will never change. Solange du Entschuldigungen hast und das Opfer spielst, wirst du nie ändern. How many people said to me, Reinhard, I can't help it. Wie viele Leute haben zu mir gesagt, Reinhard, ich kann nichts dafür. Then you will never change. Dann wirst du dich nie ändern. You have to take responsibility for your own wrong behavior. Du musst für dein eigenes falsches Verhalten Verantwortung übernehmen. You know, irritability in reality is rooted in selfishness. Reizbarkeit wurzelt in Wirklichkeit in Egoismus. Because it's all about me. Weil sich alles um mich dreht. You don't do it the way I like it, so I'm irritated. Du machst das nicht so, wie ich es mag, deswegen bin ich gereizt. You know, I was just flying home from Europe. Ich bin soeben von Europa zurückgeflogen. Estava no avião voltando de Europa. And I was sitting on the airplane working. Ich saß im Flugzeug und arbeitete. And I said, Lord, I really want you to do something for me. Und ich sagte, Herr, ich will wirklich, dass du etwas für mich tust. I want that your love radiates out of my heart to the people around me. Ich will, dass deine Liebe aus meinem Herzen zu den Menschen um mich herum ausstrahlt. You know, and exactly that happened. Und genau das passierte. The flight was completely full. Der Flug war voll ausgebucht. There were more than 50 children on the airplane. Es waren mehr als 50 Kinder im Flugzeug. Plus 19 babies. Dazu 19 Babys. And they were short-staffed. Und sie hatten zu wenig Personal. And the flight attendants. Die Chefin, der Flugbegleiter. She was very stressed. War sehr gestresst. And she came up to me and she wanted something from me. Und sie kam zu mir mit einem Anliegen. And I just looked her in the eyes and says, "Ma'am, what can I do for you?" Ich schaute ihr in die Augen und fragte, was kann ich für sie tun? You know, long story short. Um es kurz zu machen. She came to me and she didn't stop. Sie kam zu mir und hörte nicht auf. We had so many conversations. Wir hatten so viele Gespräche. And when I left the plane in the morning, als ich am Morgen das Flugzeug verließ, she said to me, when I got on the plane last night, I said, tomorrow morning I'm going to cry myself to sleep. Sagte sie zu mir, als ich letzte Nacht in das Flugzeug kam, sagte ich zu mir, dass ich mich morgen in den Schlaf weinen werde. Because she said, it was so stressful. Denn es war so stressig. People made her so upset. Die Leute haben mich so aufgeregt. She said, but now I don't have to cry myself to sleep. I feel so happy. Doch jetzt muss ich mich nicht in den Schlaf weinen. Ich bin so glücklich. She said, you changed everything here on this plane for me. Sie haben in diesem Flugzeug für mich alles geändert. You know what happened? Was passierte? Nothing. I just decided that I want God's love to flow through me. Nichts. Ich habe mich einfach entschieden, dass die Liebe Gottes durch mich fließt. Listen. Hör zu. When there are 55 children and 19 babies on the plane and everybody's stressed. Wenn im Flugzeug 55 Kinder, 19 Babys sind und alle gestresst sind. Every one of us has the potential to get irritated. Me too. Hat jeder das Potenzial, sich reiten zu lassen. Auch ich. That's where we make a choice. Da treffen wir eine Entscheidung. That love is not irritated and we will love. Dass Liebe sich nicht reizen lässt und wir lieben wollen. So remember, every time you're irritated about anything or anyone. Erinnere dich, jedes Mal, wenn wir durch irgendetwas oder irgendjemanden gereizt werden, you are not walking in love. Wandelst du nicht in Liebe. You know, it's really funny that people who get irritated all the time. Es ist wirklich komisch, dass Leute, die sich immer ärgern, they don't even know that they usually are the most irritating people. Nicht einmal wissen, dass sie die irritierendsten Menschen sind. But they don't even realize how they themselves are irritable to others. Sie realisieren nicht einmal, wie reizbar sie für andere sind. So let's learn not to give in to this enemy. Lass uns lernen, diesem Feind nicht nachzugeben. I told you Aline is better than Daniel. Ich sagte, Aline ist besser als Daniel. I'll see you tomorrow. Bis morgen.